nimm die Träume in dein Herz hinein. Die Realität wird nicht das Beste sein. Nimm die Träume in dein Herz hinein. Die Realität wird nicht das Beste sein. Nimm die Träume in dein Herz hinein. Die Realität wird nicht das Beste sein. Deine Arme breiten sich mehr aus, du fliegst heute durch die Nacht. Und ich hätte gern ein Quantum Trost für diese Nacht. Ich stehe am Abgrund allen Lebens und lach dich an. Ich habe gesehen und du glaubst nicht daran. Du bist schon verblendet von der Meinung aller Welt. Und du tust nicht mehr das, was du willst und auch nicht, was dir gefällt. Nimm die Träume in dein Herz hinein. Die Realität wird nicht das Beste sein. Nimm die Träume in dein Herz hinein. Die Realität wird nicht das Beste sein. Nimm die Träume in dein Herz hinein. Die Realität wird nicht das Beste sein. Du hast gehofft, dass die Welt sich ändert und dass du noch fliehst. Doch das, was du siehst, ist das, dass du dich verbiegst. Du tust das, was man dir sagt und denkst nicht selber nach. Egal wie lang du noch lebst, deine Seele liegt schon brach. Nimm die Träume in dein Herz hinein. Die Realität wird nicht das Beste sein. Nimm die Träume in dein Herz hinein. Die Realität wird nicht das Beste sein. Kriege bestimmen unser Leben, wir können uns nicht mehr wehren. Egal was heute passiert, sie werden uns zerstören. Du sitzt hier in der Ecke und liest ein Buch. Es handelt von mir und dir und es ist ein Fluch. Nimm die Träume in dein Herz hinein. Die Realität wird nicht das Beste sein. Nimm die Träume in dein Herz hinein. Die Realität wird nicht das Beste sein. Nimm die Träume in dein Herz hinein. Die Realität wird nicht das Beste sein. Erst wenn du deine Träume zulässt, erkennst du den wahren Sinn des Lebens.